Durch Deutschland muss ein Ruck gehen. Wir müssen Abschied nehmen von liebgewordenen Besitzständen. It was a creed written into the founding documents that declared the destiny of a nation. Yes, we can. Seit Jahren versuche ich, die unterschiedlichen Teile zusammenzuführen. Seit Jahren befinde ich mich wirklich zwischen zwei Lokomotiven, die aufeinander zufahren. Und ich weiß, dass man dabei zermalmt werden kann. Yes, we can. Yes, we can. It was the call of workers organized. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. Die Kunst der politischen Rede in Zeiten von Twitter und Co. von Andrea Handels. Der Schlüssel zu einer guten Rede lautet, man braucht einen genialen Anfang, einen genialen Schluss und möglichst wenig dazwischen. Das sagte einst der Schauspieler Sir Peter Ustinov. Und dem früheren amerikanischen Präsidenten Ronald Reagan wird folgendes Zitat nachgesagt. If you give a speech, tell them a joke. Wenn du eine Rede halten willst, erzähl ihnen einen Witz. Klar ist, der Redner muss die Aufmerksamkeit des Zuhörers wecken, sonst verhallen alle seine Botschaften im Nichts. Ein Rezept, das sich natürlich auch professionelle Redenschreiberinnen wie Caroline Waldeck zu Herzen nehmen. Bei mir ist es so, dass ich eigentlich am Einstieg oft genauso lang arbeite wie am Hauptteil der Rede. Auch wenn das jetzt rein von der Wort- oder Zeichenzahl natürlich der Hauptteil viel umfangreicher ist. Aber der Einstieg ist absolut entscheidend. Erstens, ob ich mein Publikum neugierig mache, ob die Leute überhaupt bereit sind, mir 15 Minuten Aufmerksamkeit zu schenken. Es ist ja heute so, wenn Leute irgendwie eine gestanzte Phrase schon zum Einstieg hören, also die absolute Killerphrase ist, schön, dass Sie heute so zahlreich erschienen sind. Da fällt im Prinzip jeder sofort ins Wachkoma. Und da kann man den Leuten zugucken, wie sie ihre Mobiltelefone rausholen und anfangen, sich mit ihren E-Mails oder Facebook oder sonst irgendwas zu beschäftigen. Und deswegen ist es natürlich am Anfang, entscheidet der Zuhörer, ist diese Rede es wert, dass ich ihr wirklich meine Aufmerksamkeit schenke. Caroline Waldeck verfasst unter anderem das, was die Kulturstaatsministerin Monika Grütters zu sagen hat. Das ist das eine, aber auch dramaturgisch. Für mich ist ganz entscheidend für die Qualität eines Redemanuskripts, dass es einen roten Faden gibt, der sich von Anfang bis zum Schluss durchzieht, der leitmotivisch die verschiedenen Argumente, die Beispiele, Anekdoten, Abschweifungen, Exkurse, die müssen sich verbinden zu einer Komposition und dafür ist der rote Faden entscheidend. Und den entrolle ich mit meinem Einstieg. Für mich ist der Einstieg in die Rede wie eine Einflugschneise ins Thema. Und wenn ich die habe, dann ergibt sich eigentlich eins aus dem anderen. Dann weiß ich, okay, das ist mein roter Faden, daran orientiere ich mich und darauf komme ich immer wieder zurück. Und dann brauche ich auch keine sture Gliederung mehr. Deswegen, der Einstieg ist für mich sowohl beim Schreiben entscheidend und er ist auch für den Zuhörer entscheidend. Und naja, der Schluss ist der letzte Eindruck. Der erste Eindruck ist wichtig, aber natürlich auch der letzte Eindruck. Das ist das, was im Gedächtnis bleibt. Und da sollte man noch vielleicht eine Pointe platzieren oder vielleicht die Botschaft, die einem wirklich am Herzen liegt, nochmal zusammenfassen, vielleicht auch nochmal emotional werden. Das ist von Rede zu Rede unterschiedlich. Aber das ist eben das, womit man sich verabschiedet, was im Gedächtnis bleibt. Und deswegen sind es zwei dramaturgische Höhepunkte. Caroline Waldecks Arbeitsplatz ist seit einigen Jahren das Bundeskanzleramt. Die studierte Philosophin und Volkswirtschaftlerin hat für verschiedene Politiker gearbeitet, darunter den ehemaligen Bundestagspräsidenten Norbert Lammert, und schreibt jetzt seit ein paar Jahren die meisten Reden der CDU-Politikerin und Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Wie diese, die Monika Grütters am 17. Juli 2017 anlässlich der Abschlussveranstaltung des runden Tisches Frauen in Kultur und Medien gehalten hat. Für ihren Einstieg bemüht sie überraschenderweise Ernest Hemingway. Herzlich willkommen im Bundeskanzleramt zu einem Abend, der hoffentlich nicht nur wegen des spektakulären oder einprägsamen Datums 17.07.2017, 17 Uhr, in Erinnerung bleiben wird, sondern auch als krönender Abschluss einer überaus erfolgreichen Zusammenarbeit und als Auftakt einer Chancenoffensive für Frauen in Kultur und Medien. Okay, das ist vollmundig gesprochen, aber wir Frauen haben ja, das bestätigen wissenschaftliche Studien gegenüber Männern, auch noch einiges aufzuholen, was die hohe Kunst des Selbstlobs betrifft. Als einer der legendären Großmeister in dieser Disziplin gilt beispielsweise Ernest Hemingway, der diese Woche seinen 118. Geburtstag feiern würde und über den Marcel Reich-Ranitzky einmal gesagt hat, ich zitiere, was immer er vollbracht hatte, er musste es selber ausgiebig preisen. Ein Leben lang bestanden Hemingways Briefe zum großen Teil aus wahren Erfolgsmeldungen. Er brüstete sich mit seinem Mut und seiner Männlichkeit. Er verwies stolz auf die von ihm erlegten Tiere und geangelten Fische, auf die Zahl ebenso seiner Kriegsverwundungen wie die Worte, die er an einem Tag geschrieben hatte. Was wir, meine Damen und Herren, mit dem runden Tisch Frauen in Kultur und Medien in den vergangenen Monaten vollbracht haben, innerhalb nur eines Jahres übrigens, nach Vorstellung der ernüchternden Studie des Deutschen Kulturrats, das verdient ohne Zweifel selbstgemachte Lorbeerkränze nach Hemingway'schem Vorbild. Und zwar sowohl mit Blick auf die Ergebnisse als auch mit Blick auf den persönlichen Einsatz. All die Arbeitstreffen und die dafür notwendigen Vorbereitungen waren für die Beteiligten ja neben ihrer beruflichen Tätigkeit zu bewältigen. Und ich vermute, nebenbei bemerkt, dass so manche Teilnehmerin mit Blick auf den eigenen Werdegang ebenfalls von höchstpersönlich erlegten Tieren, geangelten Fischen und vielleicht sogar von der ein oder anderen Kriegsverwundung hätte erzählen können. Am runden Tisch wurde aber ganz nüchtern und sachlich diskutiert, wurden Best-Practice-Beispiele erörtert und Vorschläge erarbeitet, sodass ich heute in aller weiblichen Bescheidenheit sagen kann, die Arbeitsergebnisse sprechen für sich. Der Beginn einer Rede der Kulturstaatsministerin Monika Grütters, geschrieben von ihrer Redenschreiberin Caroline Waldeck. Die beiden Frauen arbeiten eng zusammen und Caroline Waldeck stimmt auch in ihren Werten mit denen der Kulturstaatsministerin überein. Sonst könne sie auch keine guten Reden schreiben, meint sie. Für mich ist das unheimlich wichtig. Zum einen, Redenschreiben ist ein stressiger, anspruchsvoller, anstrengender Beruf. Man arbeitet in der Regel unter hohem Zeitdruck. Ein Redemanuskript zu schreiben zu einem anspruchsvollen Redethema über 30 Minuten ist einfach auch eine sehr arbeitsintensive Aufgabe. Und wenn man das nicht mit Leidenschaft, persönlicher Überzeugung auch machen kann, dann hält man das vielleicht nicht so lange durch. Ich persönlich hatte immer das Glück, für Rednerinnen und Redner zu schreiben, wo ich mich persönlich nicht verbiegen musste, wo ich nicht das Gefühl hatte, ich muss jetzt für Dinge argumentieren, meine Worte in den Dienst einer Sache stellen, mit der ich mich eigentlich nicht identifizieren kann. Ich hatte immer das Glück, dass ich mich identifizieren konnte, dass ich sowohl die Menschen als Persönlichkeiten sympathisch und überzeugend fand und eben auch die Positionen, die vertreten haben. Und das macht das Redenschreiben sehr, sehr viel leichter auf jeden Fall und es macht einfach auch mehr Freude. Im Gegensatz zu beispielsweise den USA ist es in Deutschland eher selten, dass eine Redenschreiberin sich so öffentlich zu ihrer Auftraggeberin bekennen darf wie Caroline Waldeck zu Monika Grütters. Für viele Redner ist es ein Tabu zuzugeben, dass sie ihre Reden schreiben lassen, obwohl es fast alle tun. Denn der vollgepackte Terminkalender der Spitzenpolitiker lässt es kaum zu, dass sie ihre Reden selbst schreiben. Das verändert sich natürlich im Laufe der Zeit. Also am Anfang, wenn man sich noch nicht so gut kennt, ist es wichtig, dass man viel miteinander spricht, dass man sich auch rückversichert, dass man die Termine im Einzelnen vielleicht auch vorbespricht, dass man auch Termine begleitet, um so auch den Habitus, den Rededuktus kennenzulernen. Und man schneidet ja im Prinzip ein rhetorisches Maßgewand für jemanden. Um zu wissen, was am besten passt, braucht man ein Gespür für den Menschen und das entwickelt sich erst mit der Zeit. Und man wächst da als Team auch einfach zusammen. Wenn man sich gut versteht und eben auch viel gemeinsam hat, dann wird man da ein eingespieltes Team und dann sind bei bestimmten Themen, die es jetzt nicht zum ersten Mal gibt, sondern die man schon öfter gemeinsam sozusagen bearbeitet hat, sind dann keine großen Absprachen mehr erforderlich. Bei anderen Sachen, die vielleicht mal thematisch neu sind, setzt man sich dann zusammen und macht so ein Brainstorming und spricht es grob durch. Konkret bei uns hier mit Frau Grütters sieht es so aus, dass wir regelmäßige Redenrücksprachen haben, wo wir so die Reden für die nächsten 2-3 Wochen durchgehen und wirklich zu jedem Redetermin dann sagen, okay, das ist ja eh klar, hatten wir schon öfter. Das heißt nicht, dass es dieselbe Rede gibt, aber da ist einfach so viel Vertrauen auch da, dass ich weiß, wo sie steht und was sie bei solchen Anlässen, was ihr da wichtig ist. Und umgekehrt vertraut sie mir, dass ich den Ton treffe und dass ich das mit aufnehme, was ihr wichtig ist. Und andere Dinge, die mir zum ersten Mal jetzt beispielsweise begegnen, da frage ich sie natürlich, wie ist denn ihre Haltung dazu? Haben sie persönliche Erfahrungen schon gemacht? Gibt es was, was ich dazu wissen muss, auch vielleicht über die Personen, die dort sitzen? Und dann unterhält man sich darüber. Naja, und dann setze ich mich hin und versuche, all das möglichst gut eben in dieses Redemanuskript mit einzubringen. Und es ist ja auch nicht so, dass man als Redenschreiber dem Redner etwas aufdrückt, was nicht seins ist, sondern es ist ja gerade umgekehrt. Wir Redenschreiber sind diejenigen, die versuchen, Worte zu finden, die seine eigenen Worte wären, wenn er Zeit hätte, sie selbst zu formulieren. Es gibt viele Politiker, die für ihre Redekunst bewundert werden. Manche schreiben ihre Reden selbst, viele nicht. Gregor Gysi ist da fast eine Ausnahme. Alle kürzeren Reden schreibe ich immer selbst. Bei längeren Bundestagsreden lasse ich mir immer als Vorschlag Stichworte schreiben, aber nicht ganze Sätze. Und die ändere ich dann ab und spreche dann frei, allerdings nach diesen Stichworten. Und wenn ich ganz bedeutende Rede halte, dann sind sie vollständig geschrieben bis zum letzten Wort. Und das mache ich dann selbst. Zum Beispiel meine berühmte Wutrede in Göttingen oder sowas. Die ist dann vollständig ausgearbeitet. Die berühmte Wutrede hielt Gregor Gysi 2012 beim Parteitag der Linken in Göttingen. Er beklagte sich dabei bitterlich über die innere Zerrissenheit, den Streit und den Hass innerhalb seiner Partei. Seit Jahren versuche ich, die unterschiedlichen Teile zusammenzuführen. Seit Jahren befinde ich mich wirklich zwischen zwei Lokomotiven, die aufeinander zufahren. Und ich weiß, dass man dabei zermalmt werden kann. Seit Jahren bin ich in der Situation, mich entweder bei der einen oder bei der anderen Gruppe unbeliebt zu machen. Und ich bin es leid. Ich sage es hier so offen wie möglich. Entweder wir sind in der Lage, eine kooperative Führung zu wählen, die die Partei integriert und die organisiert, dass wir in erster Linie wieder politisch wahrgenommen werden. Von den Bürgerinnen und Bürgern, von den Medien, von den anderen Parteien. Dann würde ich das begrüßen und dann stelle ich mich auch diesem Kampf. Oder aber wir sind dazu nicht in der Lage. Was bedeutete, dass die Gruppe A nun doch über die Gruppe B siegt oder die Gruppe B über die Gruppe A. Für den Fall sage ich euch offen, dann wäre es sogar besser, sich fair zu trennen, als weiterhin unfair mit Hass, mit Tricksereien, mit üblem Nachtreten und Denunziation eine in jeder Hinsicht verkorkste Ehe zu führen. Unser größtes Ziel ist es, eine solidarische Gesellschaft zu erreichen. Und wir selber führen vor, nicht einmal untereinander solidarisch sein zu können. Gesine Lötsch und Klaus Ernst hatten auch durch eigene Mitglieder keine reale Chance als Vorsitzende. Ich habe noch einmal in der Bergpredigt nachgelesen, welche Vorschläge Jesus Christus unterbreitet, wie man mit seinen Feinden umgehen soll. Wenn wir wenigstens den Zustand in unserer Partei erreicht hätten, wären wir schon einen deutlichen Schritt weiter. Der frühere Parteichef der Linken sitzt seit vielen Jahren im Bundestag und hat bei den Bundestagswahlen im September 2017 das Direktmandat seines Wahlkreises Treptow-Köpenick mit 39,9% geholt. Ein wichtiges Kriterium für seine Reden im Bundestag ist für ihn die Verständlichkeit der Sprache. Schließlich ärgern sich laut einer Emnet-Umfrage mehr Leute über die kryptische Sprache der Politiker als über die Sprache in ihren Steuererklärungen. Zu oft schließt die Politik die Bürger aus. Gysi will dem entgegenwirken. Zunächst will ich die politische Sprache übersetzen. Also in der Hoffnung, dass Leute zuhören und zuschauen, die das nicht immer machen. und die zum Teil die politische Sprache gar nicht verstehen können, bemühe ich mich, sie zu übersetzen. Also wer soll schon was mit dem Begriff Veräußerungserlös Gewinnsteuer anfangen können? Also dann fange ich an zu sagen, das ist eine Steuer auf Kaufpreise und so weiter und so weiter. Das ist mir das Erste, was wichtig ist. Das Zweite ist, dort bemühe ich mich in der Regel frei zu sprechen. Gibt es auch wenige, ganz wenige Ausnahmen, aber immer mit Stichworten. Weil man wird ja auch älter, sonst vergisst man ganze Komplexe, was nicht gut ist. Der Unterschied zu früher ist ganz klar, ich hätte früher einen winzigen Zettel gebraucht für anderthalb Stunden. Heute brauche ich dann doch mehrere Seiten mit Stichpunkten, um anderthalb Stunden sprechen zu können. Das ist allerdings etwas, was es im Bundestag sowieso nicht gibt, nur außerhalb des Bundestages. Also das Erste ist, ich will übersetzen. Das Zweite, ich will Wirkung bei den Zuschauerinnen und Zuschauern erreichen und den Zuhörerinnen und Zuhörern, nicht im Plenum selbst, die kann ich sowieso nicht erzielen. Im Plenum will ich höchstens eine Wirkung dadurch erzielen, dass ich auch unterhaltende Momente einbaue, dass ich eine andere Logik hereinbringe und dass ich mir eben die Mühe mache, zunächst so zu denken und zu handeln wie die Gegenseite, zwar um es zu widerlegen, aber viele unterziehen sich ja gar nicht dieser Mühe. Und das mache ich schon. Und das ist auch etwas, was sie ärgert. Aber ich mache das nie, indem ich beleidigend bin oder so. Das ist gar nicht mein Stil, das habe ich auch gar nicht nötig. Das können ja gerne andere sein. Gregor Gysi gilt als begnadeter Redner und als humorvoller obendrein. Als erster linken Politiker bekam er vom Aachener Karnevalsverein den Orden Wider dem tierischen Ernst verliehen und quittierte ihn mit einer Rede, die die Karnevalisten zum Schunkeln brachte. Wenn man ihn nach den Reden fragt, auf die er besonders stolz ist, dann kommen da aber auch nicht unbedingt die, die man erwarten würde. Seine Rede zum 50. Jahrestag des Élysée-Vertrages mit Frankreich beispielsweise empfindet Gregor Gysi selbst als besonders gelungen. Die war kurz, die war durchaus auch unterhaltend, aber sie war auch inhaltsreich durch den Bezug zu meiner Familie, zu Frankreich und zu all dem, was mir das bedeutet. Ich muss zugeben, die Französinnen und Franzosen können etwas besser als wir Deutschen protestieren. Dabei denke ich nicht nur an den Sturm auf die Bastille, nicht nur an die Pariser Kommune, sondern auch, wie Millionen durch Paris marschierten, weil der Kündigungsschutz für Hochschulabsolventen abgeschafft werden sollte für 2 Jahre. Und ich weiß, dass man in Frankreich hervorragend zu Abend essen kann. Aber ich muss Ihnen sagen, das Frühstück. Wissen Sie, es gibt kleine Hotels in Frankreich, da kriegt man ein Croissant, ein Klacks Butter und ein Klacks Marmelade. Das ist ja ganz nett, aber noch kein Frühstück. Wir Deutschen können besser frühstücken. Und ich glaube, letztlich nur gut gefrühstückt kann man auch richtig protestieren. Und deshalb sage ich Ihnen, wir können auch gegenseitig voneinander lernen. Und wir sollten Folgendes lernen. Wir wollen keine Nation, die über uns steht. Aber auch keine, die unter uns steht. Wir wollen gleichberechtigen. Und wir brauchen ein demokratisches, ein soziales, ein ökologisches, ein ökologisch nachhaltiges, ein solidarisches und ein friedliches Europa der Bevölkerungen. Dafür müssen wir streiten. Gregor Gysi macht in seinen Reden vieles richtig. Er ist engagiert, emotional, er ist humorvoll, er ist kurzweilig und trotzdem inhaltsstark. Und er tritt in den Dialog mit den Zuhörern. Ich habe meine Magisterarbeit über meine Rhetorik gelesen, habe dann bei Seite 7 aufgehört. Und bis dahin hat er etwas geschrieben, worauf ich nie gekommen bin, aber was stimmt. Er war in Frankfurt am Main dabei, da war ein großer Platz direkt vor der Bank. Und dann hatte die Bank Schluss und alle Angestellten und Beschäftigten der Bank kamen auf den Platz, sahen mich reden und blieben stehen, um kurz zuzuhören. Und dann ging niemand. Und er schreibt, das liegt daran, dass Gysi scheinbar keine Rede hält, sondern ein Gespräch führt. Und aus einem Gespräch gehst du nicht heraus. Bei einer Rede gehst du weiter, weil du nicht persönlich angesprochen wirst, sondern weil jemand seine Rede vom Manuskript abarbeitet. Die Chance bei der Art, wie ich Gespräche bei Wahlkampfreden halte, besteht darin, dass ich die Fragen stelle, mir aber auch selbst die Antworten gebe. Das ist viel bequemer, als wenn andere die Antworten geben. Aber im Kern versuche ich, und das fiel mir dann auf, dass ich sagte, ja, der hat recht, ich versuche ja tatsächlich so eine Art Gesprächscharakter herzustellen. Aber dann fing er an, sich mit den Adjektiven, Adverben und Verben zu beschäftigen. Da war mir klar, wenn ich das lese, kann ich nicht mehr reden. Da geht es mir wie dem Tausendfüßler, den der Franz Fehler das mit seinen 1000 Füßen macht, dann kann er nicht mehr laufen. Also das habe ich gesagt, nee, das tue ich mir nicht an. Das muss automatisch erfolgen. Der Verband der Redenschreiber deutscher Sprache, kurz VDRS, analysiert regelmäßig die Redner im Bundestagswahlkampf. Wie sie sich auf den Straßen und Marktplätzen präsentieren, wie sie ihre Reden gestalten und rüberbringen. 2013 bei den vorletzten Bundestagswahlen hat Gregor Gysi gewonnen. 4 Jahre später dann Christian Lindner von der FDP, gefolgt von der Linken Sarah Wagenknecht und dem Grünen Cem Özdemir, die sich den 2. Platz teilen müssen. Christian Lindner eröffnet seine Wahlkampfrede in Kassel erstmal mit einem Selfie. Meine Damen und Herren, das Bild muss dich festhalten. Trotz des schlechten Wetters an einem Nachmittag unter der Woche so viele Menschen. Herzlichen Glückwunsch, dass Sie hier sind. Es ist auch ein Zeichen Ihrer persönlich-politischen Unabhängigkeit und Zivilcourage, für die wir Ihnen Respekt zollen. Fange ich mal mit Christian Lindner, mit dem Sieger an, sagt die Präsidentin des Verbandes Deutscher Redenschreiber, Jacqueline Schäfer. Er ist eigentlich der Erste gewesen, der in Deutschland auf Rednerpult verzichtet hat, der auf Manuskript verzichtet hat und sehr stark in alle Richtungen redet, den gesamten Raum mit einbezieht, der sich vor ihm auftut. Er ist ein sehr präziser Redner. Er kann einfach sprechen, ohne grob zu vereinfachen. Das ist wirklich eine Kunst. Das heißt, er wird verstanden, ohne dass er zu sehr zu populistischen Vereinfachungen neigt. Was ihn auch noch ausgezeichnet hat, er hat einen Hang zur Selbstironie entwickelt. Er hat so ein bisschen die Selbstironie mit reingebracht. Er arbeitet überhaupt gerne mit Humor. Und das sind diese Sachen, die ihn besonders ausgezeichnet haben. In Estland, die vor 27 Jahren eine Sowjetrepublik waren, kannst du alles online machen. Die Steuererklärung in 3 Minuten online. So schnell kann man Friedrich Merzens Bierdeckel nicht beschriften. Da haben die schon den Steuerbescheid. Was Cem Özdemir angeht, das war ganz interessant zu sehen, dass er sehr dialogisch vorgegangen ist. Özdemir hat tatsächlich weniger eine Frontalrede gehalten, sondern einzelne Themenblöcke gehabt und hat immer wieder Fragen aus dem Publikum zugelassen. Das haben wir vermehrt beobachtet, auch bei anderen Leuten. Joachim Herrmann war einer von denen, der das auch gemacht hat, dass wir gemerkt haben, es wird dialogischer mittlerweile in der politischen Rede. Übrigens hat beim Wahlsonntag in Niedersachsen Ministerpräsident Weil eben auch die letzte Phase des Wahlkampfes so beschrieben, dass man weniger die großen Reden geschwungen habe, als dann doch mehr in den Dialog zu treten mit den Bürgern. Das haben wir häufiger bemerkt. Anders hat es Sarah Wagenknecht gemacht. Sie ist eine ganz klassische Rhetorikerin gewesen. Sie stand am Pult, sie hat weniger den Dialog gesucht, aber sie hat sich ausgezeichnet durch eine unglaublich stringente Art der Rede. Es war klar aufgebaut, es war stringent argumentiert. Sie hat Bilder genutzt, sie hat auch Storytelling genutzt, wie es übrigens fast alle gemacht haben. Was bei ihr ein bisschen gefehlt hat, die Individualisierung zum Publikum. Also sie hat nicht einen regionalen Bezug zum Beispiel reingebracht in ihre Rede. Das war so ein kleiner Abstrich auch. Das sind so Sachen, die natürlich den Kontakt mit dem Publikum viel stärker herstellen. Storytelling, Geschichten erzählen, persönlich werden, die Menschen so in den Bann ziehen. Eine Kunst, die aus den USA kommt. Ein Meister des Storytellings ist der frühere US-Präsident Barack Obama. In Deutschland hat es Martin Schulz im Wahlkampf auch ausprobiert mit seinen Würselen-Geschichten, mit nicht gerade durchschlagendem Erfolg. Aber, meint Jacqueline Schäfer, insgesamt sind die deutschen Redner besser als ihr Ruf. Die deutschen Redner sind immer so ein bisschen, ja, werden immer ein bisschen belächelt, als dass sie ganz schlecht seien. So schlimm ist es nicht. Wir sind gar nicht mehr so schlecht. Ich denke, wir haben natürlich auch einen historischen Rucksack mit uns rumzuschleppen. Dass man irgendwann gedacht hat, alles Emotionale, der Pathos, der eigentlich auch in eine Rede reingehört, den haben wir uns selber ein bisschen gestrichen aufgrund unserer Erfahrungen mit dem Dritten Reich, wo eben mit Gefühlen auch sehr stark gespielt wurde, wo Emotionen geweckt wurden. Deshalb hat man sich jetzt hier in Deutschland so ein bisschen auf das Rationale zurückgezogen. Deshalb wirken oftmals die Reden im Bundestag eher wie Fachreferate und seltener wie wirklich große Reden. Außer, das ist immer wieder zu bemerken gewesen, wenn tatsächlich große Themen abgestimmt wurden, wie sagen wir Bonn-Berlin-Debatte, wie das Organtransplantationsgesetz oder Präimplantationsdiagnostik. Bei solchen Themen, die auch sehr, sehr stark natürlich an das persönliche Ethos rühren, die auch Emotionen in jedem hervorrufen, da sind die ganz starken Redner eben auch plötzlich da aufgetaucht, wo man sie gar nicht erwartet hat. Die klassische Rhetorik mit ihrem Ursprung im antiken Griechenland hat immer auch den Ethos-Kanal mitgedacht, die Wirkung des Redners selbst, seine Glaubwürdigkeit und den Pathos, die Gefühle, die der Redner beim Zuhörer hervorzurufen vermag. Logos allein, die Kraft der Argumente, reicht nicht für eine überzeugende Rede. Eine Rede, die die Menschen wirklich erreicht und etwas bei ihnen in Gang setzt. Doch obwohl die Kunst der Rhetorik dereinst im demokratischen Athen entstanden ist, sind Rhetorik und Demokratie keineswegs zwangsläufig miteinander verbunden. Gerade Redner wie der nationalsozialistische Propagandaminister Joseph Goebbels haben die Rhetorik sehr gekonnt für ihre Agitationen eingesetzt und der Rhetorik einen anrüchigen Ruf verpasst. Professor Olaf Kramer ist geschäftsführender Direktor am Seminar für Allgemeine Rhetorik der Universität Tübingen. 1963 wurde es eigens eingerichtet für Walter Jens, der seinen Lehrstuhl dort bis 1988 innehatte. Das Institut ist das einzige seiner Art in Deutschland. Rhetorik ist natürlich in Deutschland ein Begriff, der auch mit dem Nationalsozialismus, mit Propaganda in Verbindung steht. Und man muss auch sagen, nach dem Zweiten Weltkrieg hatte es die Rhetorik oder die politische Rede dann in Deutschland auch eher schwer. Und noch heute tun wir uns schwer mit allem Hochtönenden, Hochtrabenden, wie es dann diese nationalsozialistische Rhetorik uns angeboten hat. Man kann sich fragen, war das, was die Nationalsozialisten angeboten haben, jetzt wirklich gute und überzeugende Rhetorik, dann würde man sicher Nein sagen. Also die haben bestimmte rhetorische Techniken und Mittel eingesetzt. Insgesamt würde ich Rhetorik aber schon so definieren, dass sie darauf aus ist, andere Zuhörer, Adressaten auf rationale Weise zu überzeugen. Und das ist natürlich ein Versuch, den die gar nicht so sehr unternommen haben, sondern es fand sehr starke Manipulation statt, eine sehr starke emotionale Beeinflussung wurde da versucht und dem rationalen Diskurs, der vernünftigen Überlegung hat man sich häufig dann auch eher verschlossen verwehrt. Und die würde ich aber gerade nun von guter Rhetorik erwarten. Wie lange willst du, Catilina, unsere Geduld noch missbrauchen? Wie lange soll diese deine Raserei ihr Gespött mit uns treiben? Bis zu welchem Ende soll die zügellose Frechheit ihr Haupt erheben? Dass deine Pläne klar zutage liegen, merkst du das nicht? Dass durch das Einvernehmen all dieser Männer hier deine Verschwörung in Fesseln geschlagen ist, siehst du das nicht? Der Anfang der berühmten Rede Ciceros gegen Catilina aus Rom, gehalten im Jahre 63 vor Christus. Ihr Redetext ist, im Unterschied zu den meisten berühmten Athenerreden, erhalten geblieben. Der römische Philosoph und Konsul Cicero klagte in 4 Reden den Senator Catilina an, einen Umsturzversuch gegen die römische Republik zu unternehmen. Das sind schon großartige Reden, diese catilinarischen Reden. Sowohl sind sie argumentativ sehr raffiniert, als auch sprachlich ganz besonders elaboriert. Und man kann heute noch große Freude daran haben, die zu lesen. Was zum Beispiel besonders gut gelungen ist, ist wirklich einzelne Formulierungen zu finden, die sehr einprägsam sind, die wir auch bis heute kennen. Also was weiß ich, so etwas wie lange willst du, Catilina, unsere Geduld noch missbrauchen, ist etwa eine rhetorische Frage, die so selbst in der deutschen Übersetzung noch spüren lässt, dass sie einfach eine große Kraft hat. Und es ist bei Cicero in diesen Catilina-Reden sehr stark die Kraft der einzelnen Formulierung, die noch wirkt und die Art und Weise, wie er es schafft, sowas wie einen bestimmten Moment zu kreieren, eine Situation zu schaffen, in der nun wirklich sowas wie eine Entscheidung gefällt wird. Und das ist etwas, was man als Redner immer wieder versuchen muss und was auch gute Reden auszeichnet. Also gute Reden treffen auf der einen Seite den richtigen Moment. Sie sind aber auch in der Lage, den richtigen Moment selbst zu definieren, eine bestimmte Stimmung zu erzeugen, eine Stimmung, die zum Handeln aufruft, dann im politischen Kontext häufig. Und das gelingt in diesen Catilina-Reden sehr gut. Und nicht nur dort. Ende 2019 hat das Seminar für angewandte Rhetorik der Universität Tübingen wieder seine Rede des Jahres gekürt. Diesmal fiel die Entscheidung auf die Wahlrede von Ursula von der Leyen vor dem Europaparlament. Sie habe sich bei ihrer Rede als leidenschaftliche Europäerin ausgewiesen, so die Begründung der Jury. Ob allerdings von der Leyens Rede noch in 50 Jahren als bahnbrechende Rhetorik gefeiert werden wird, so wie diese Rede, die wirklich die Welt veränderte? I have a dream. Gehalten am 28. August 1963 in Washington von Martin Luther King. Eine Rede anlässlich des Marsches auf Washington für Arbeit und Freiheit, an dem 250.000 Menschen teilnahmen. Eine Rede, die gegen Rassismus und Ungerechtigkeit gerichtet war. Eine Rede, die wie eine Predigt klingt. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. Ich habe einen Traum, dass sich eines Tages diese Nation erheben wird und die wahre Bedeutung ihrer Überzeugung ausleben wird. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. Wir halten diese Wahrheit für selbstverständlich. Alle Menschen sind gleich erschaffen. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. Ich habe einen Traum, dass eines Tages auf den roten Hügeln von Georgia die Söhne früherer Sklaven und die Söhne früherer Sklavenhalter miteinander am Tisch der Brüderlichkeit sitzen können. I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. Ich habe einen Traum, dass eines Tages selbst der Staat Mississippi, ein Staat, der in der Hitze der Ungerechtigkeit und in der Hitze der Unterdrückung verschmachtet, in eine Oase der Freiheit und Gerechtigkeit verwandelt wird. I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Ich habe einen Traum, dass meine vier kleinen Kinder eines Tages in einer Nation leben werden, in der man sie nicht nach ihrer Hautfarbe, sondern nach ihrem Charakter beurteilt. Ich habe heute einen Traum. I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream. Martin Luther King, Baptistenpastor und Bürgerrechtler, hat die Gleichberechtigung der schwarzen Bevölkerung der USA unter anderem auch mit dieser hochemotionalen und rhetorisch brillanten Rede einen großen Schritt weitergebracht. 5 Jahre später wurde er bei einem Attentat erschossen. Seine Rede hat auch viele Musiker inspiriert. I have a dream that one day down in Alabama with its vicious racist, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification. Viele Jahre nach Martin Luther Kings berühmter Rede war es wieder ein schwarzer amerikanischer Politiker, der mit seinen Reden die Welt bewegte, Barack Obama. Und es war wieder ein Slogan, ein kurzes Statement in seiner Rede, das viele Menschen besonders inspirierte. Yes, we can. Wir können das. This is our chance to answer that call. This is our moment. Dies ist unser Augenblick. This is our time. Dies ist unsere Zeit, um unser Volk wieder in Arbeit zu bringen und Chancen für unsere Kinder zu eröffnen, den Wohlstand wiederherzustellen und die Sache des Friedens zu fördern, den amerikanischen Traum zurückzugewinnen und die grundlegende Wahrheit zu bekräftigen, dass wir aus vielen als eins hervorgegangen sind, dass wir hoffen, solange wir atmen. Und wenn wir Misstrauen und Zweifel begegnen und denjenigen, die uns sagen, dass wir es nicht können, dann antworten wir mit dem zeitlosen Glauben, der den Geist eines Volkes zusammenfasst: Ja, wir können das. Yes, we can. Thank you. Immer wieder, also etwa in Wahlen und Wahlkämpfen, ist es eine große Herausforderung, auch wieder diesen glücklichen Moment zu treffen, also die Stimmung des Volkes in irgendeiner Form zu berühren, dann aber auch in der Lage sein, die weiter auszudefinieren. Zum Beispiel muss ich es in einer Wahlsituation hinkriegen, wenn ich aus der Opposition heraus antrete, sowas wie Wechselstimmung zu erzeugen. Und das passiert eben letztlich mit rhetorischen Mitteln. Und Sie können etwa den ersten Wahlkampf von Barack Obama angucken, wo das in genialer Weise gelungen ist, mit dieser Formel des Yes, we can, so eine Stimmung zu erzeugen. Jetzt fängt etwas ganz Neues an. Und insofern ist das für mich ein relativ aktuelles Beispiel für eine gelungene Form von Rede, die es schafft, so dieses Momentum zu treffen. It was a creed written into the founding documents that declared the destiny of a nation. Yes, we can. It was whispered by slaves and abolitionists as they blazed the trail toward freedom. Yes, we can. Yes, we can. Ab und zu gelingt auch einem deutschen Politiker eine Rede mit ähnlich starker Wirkung. Berühmt geworden ist Roman Herzogs Berliner Rede als Bundespräsident 1997. Die Welt ist im Aufbruch, sie wartet nicht auf Deutschland. Aber ich füge hinzu, es ist auch noch nicht zu spät. Durch Deutschland muss ein Ruck gehen, wir müssen Abschied nehmen von liebgewordenen Besitzständen, vor allen Dingen von den geistigen, von den Schubläden und den Kästchen, in die wir gleich alles legen. Alle sind angesprochen, alle müssen Opfer bringen, die Großen mehr, die Kleinen weniger. Aber es müssen auch alle mitmachen. Die Arbeitgeber, indem sie Kosten nicht nur durch Entlastungen senken, die Arbeitnehmer, indem sie Arbeitszeit und Löhne mit der Lage ihrer Betriebe in Einklang bringen, die Gewerkschaften, indem sie betriebsnahe Tarifabschlüsse und flexiblere Arbeitsbeziehungen möglich machen, Bundestag und Bundesrat, indem sie die großen Reformprojekte jetzt rasch voranbringen, die Interessengruppen in unserem Land, indem sie nicht zu Lasten des Gemeininteresses wirken. Die Bürger erwarten, dass jetzt gehandelt wird. Und wenn alle die vor uns liegenden Aufgaben als große gemeinsame Herausforderung begriffen, dann würden wir es auch schaffen. Am Ende profitieren wir alle davon. Roman Herzogs sogenannte Ruckrede erfüllt die Kriterien einer guten politischen Rede. Sie hat einen roten Faden, eine überzeugende Dramaturgie, einen Spannungsbogen. Sie fordert zur Veränderung auf und sie ist emotional und glaubwürdig. Roman Herzog war kein Schauspieler. Seine Betroffenheit und sein Engagement waren echt. Und das hat man gespürt. Jacqueline Schäfer, Präsidentin des Verbandes der deutschen Redenschreiber, beschreibt eine gute politische Rede so. Eine gute politische Rede zeichnet sich dadurch aus, dass sie erstens verständlich ist, dass sie Sachverhalte darlegt und es dem Zuhörer ermöglicht, einen Schluss zu ziehen. Sie agitiert nicht, sie wertet niemanden ab. Man kann auch mal deftig werden. Wir sind ja alle gelangweilt, wenn es nicht auch mal ein bisschen eine kleine Polemik gibt, wenn nicht mal ein bisschen Ironie, ein bisschen Spott mit drin ist. Aber es darf nicht die Herabwürdigung eines Gegners als Stilmittel eingesetzt werden. Und das ist eben dann der Unterschied zur populistischen Rede, die eher agitiert und nicht informiert. Die große Schwierigkeit liegt immer darin, politische Fragen sind hochkomplex und politische Entscheidungen haben ganz schwer kalkulierbare Auswirkungen. Und diese komplexe Gemengelage irgendwie in einer politischen Rede zu transportieren, das ist eben die große Herausforderung, der sich ein politischer Redner stellen muss. Und dazu muss er auf der einen Seite simplifizieren, Dinge runterbrechen, illustrieren, am Exempel anschaulich machen. Und auf der anderen Seite darf er aber nicht in die Populismusfalle geraten, dass dann Dinge zu sehr vereinfacht sind, zu weit runtergebrochen werden und dann also eine Vereinfachung vorliegt, die manipulativ ist und die nicht mehr in Ordnung ist. Und das ist sozusagen die große Herausforderung zwischen notwendiger Komplexitätsreduktion auf der einen Seite, weil sonst können wir diesen komplexen Problemen überhaupt nicht beikommen, und dem zu viel der Komplexitätsreduktion, wo ich dann in so eine populistische Rhetorik verfalle, wo ich für sehr komplexe Probleme plötzlich sehr einfache Lösungen anbiete. Die Populismusfalle ist heute so groß wie lange nicht. Ein schmaler Grat, auf dem die Redner und die Redenschreiber von heute wandeln. Einerseits müssen sie verständlich sein, andererseits nicht simpel. Ich glaube, dass es eine Verantwortung von Rednern, aber eben auch von uns Redenschreiberinnen und Redenschreibern ist, eben auf die Sprache zu achten. Denn Sprache prägt Weltbilder. Für mich sind manche Begriffe, die so schleichend Eingang gefunden haben, auch in unseren Diskurs jetzt ganz aktuell, die kommen mir vor wie trojanische Pferde, mit denen Populisten und Demokratieverächter ihre Weltsicht in die Köpfe der Allgemeinheit schmuggeln. Und das wird dann plötzlich Common Sense, ohne dass man das noch wahrnimmt, dass es eigentlich populistische Kampfbegriffe sind. Beispielsweise, manchmal ist von der Brüsseler Diktatur die Rede, wenn man einfach darauf hinweisen will, dass es auf europäischer Ebene Reformbedarf gibt. Was man ja legitimerweise tun kann, was auch zutrifft. Diese verkürzte, schmissige Formulierung mit der Diktatur aus Brüssel, das weckt einfach Assoziationen, wo dann Populisten mit Recht von sich behaupten können, dass sie auf der richtigen Seite stehen, wenn sie Stimmung machen gegen das System oder wie diese Kampfbegriffe lauten. Die Redenschreiberin Caroline Waldeck ist davon überzeugt, dass man mit politischen Reden den Rechtspopulisten Paroli bieten kann. Dass man auch die Menschen erreichen kann, die sich sonst gerne mit einfachen Lösungen zufrieden geben. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, die Kraft der Worte nicht den Populisten zu überlassen. Und um als Redner verstanden zu werden, brauche ich ein Gespür, ein Gefühl dafür, welches Publikum mir gegenüber sitzt, welche Meinungen, Haltungen, Positionen, Befindlichkeiten dort vorherrschen. Ich muss ja das, was ich sagen möchte, praktisch in das Weltbild meines Publikums übertragen. Ich muss dort erstmal einen Nährboden bereiten, damit ich überhaupt Gehör finde. Und dafür muss ich aber wissen, wo diese Leute, die ich erreichen möchte, wo die stehen. Das bedeutet ja nicht, dass man Verständnis hat für Positionen, die man nicht teilt, aber dass man zumindest die Motive versteht, dass man sich vielleicht mit den Hintergründen auseinandersetzt, die Menschen in einer Region bewegen, wo man sich aus welchen Gründen auch immer abgehängt fühlt. Und das ist einfach die Voraussetzung dafür, um seine eigenen Positionen verständlich zu machen. Und das bedeutet nicht, sich gemein zu machen oder sich anzubiedern. Das ist einfach nur die Frage, welche Worte wähle ich, welche Beispiele wähle ich, wo kann ich Gemeinsamkeit herstellen? Es ist ja auch bei einer Rede ist es auch immer wichtig, auf einer Beziehungsebene Verbindung zu schaffen. Bevor ich inhaltlich jemanden erreiche, muss ich auf einer Beziehungsebene irgendeine Verbindung herstellen. Und dazu muss ich wissen, wer die Menschen sind, mit denen ich Verbindung herstellen möchte. Dann kann man eben auch überlegen, welche Erzählungen passen, wo man anknüpft, um Argumenten den Boden zu bereiten. Weil die besten Argumente allein nützen nichts, wenn man nicht auch die Emotionen erreicht. Also Bauch und Herz, Hirn alleine nützt nichts. In Deutschland ist es besonders den Bundespräsidenten gelungen, wirklich große Reden zu halten. Zum Zustand und zur Zukunft des Landes. Von Weizsäckers Rede zum 8. Mai, Herzogs Ruckrede, Joachim Gaucks Abschiedsrede im Schloss Bellevue. Politik, meine Damen und Herren, hat in der Vergangenheit der Bundesrepublik gerade dann Erfolg gezeigt, wenn sie Kontroversen nicht scheute. Wenn sie innovativ und unter Umständen so weitsichtig war, dass sie in einigen Fällen nicht auf Mehrheiten in der Bevölkerung zählen konnte. Wir brauchen offene und erhellende Debatten. Und das Parlament ist ein guter Ort dafür. Wir brauchen hier wie draußen überall Menschen, die sich immer wieder selbst ermächtigen, um unser Zusammenleben zu stärken und zu verbessern. Wir brauchen eine Bürgergesellschaft, die gerade in der heutigen Zeit Einheimische und Eingewanderte im Streben nach dem demokratischen Rechtsstaat vereint. Denn ich weiß, es sind wir, die Einheimischen und die eingewanderten Bürger, die mit der Demokratie und der Freiheit in unserem Lande viel zu verteidigen haben. Wir wollen nicht Hass, sondern Dialog, nicht Ausgrenzung, sondern Einbindung und Mitwirkung aller. Demokratie lebt durch die Freiheit und den Streit, auch und gerade in Rede und Gegenrede. Doch wie steht es wirklich um die klassische Redeschlacht im Bundestag? Die politische Debatte, gibt es die überhaupt noch? Spielt sie noch eine Rolle? Der emeritierte Linguistikprofessor Uwe Pörksen, der mehrere Bücher über die politische Rede geschrieben hat, meint nein. Das Parlament funktioniert in der Richtung gar nicht. Wir haben eine Auswanderung der Politik aus dem Parlament. Wir haben eine Stimmungsschaukel. Auswanderung. Hier spricht der eine in der Bild, dort schreibt der andere einen Aufsatz in der FAZ, dort wird übers Internet Politik gemacht und wir haben nicht das Thema. Wir haben einen Wahlkampf erlebt, in dem das dringlichste Thema, nämlich wie soll es in Zukunft weitergehen, ganz weitgehend ausgeschlossen war. Und unser Parlament kennt kaum noch wirklich die gründlich verfasste politische Rede und darauf folgende grundsätzliche politische Diskussion. Nun haben die Politiker im Parlament ja auch oft nicht besonders viel Zeit für ihre Reden. Eine Regelung, die unter anderem Gregor Gysi von der Linken zu spüren bekommen hat und die zu einer berühmt gewordenen kleinen Auseinandersetzung mit dem damaligen Bundestagspräsidenten Norbert Lammert geführt hat. Ja, Sie müssen sich dabei jetzt ein bisschen beeilen, Herr Gysi, nicht? Eigentlich besteht dafür nämlich gar keine Zeit mehr. Dann komme ich zum Abschluss, Herr Bundestagspräsident. Immer wenn hier interessant gesprochen wird, brechen Sie das ab. Ja, Sie können, Herr Kollege Gysi, Sie könnten ja mit dem Interessanten anfangen. Dann hätten Sie die nötige Zeit. Ich weiß gar nicht, Herr Bundestagspräsident, ob Ihnen eine solche Bewertung zusteht. Aber ich nehme sie mal einfach hin. Ich fand das übrigens auch bis dahin schon ziemlich interessant. Gregor Gysi erzählt heute immer noch amüsiert von dieser Lammertschelte. Und dann muss ich immer darauf achten, dass ich die Zeit einhalte. Denn wenn ich die nicht einhalte, irgendwann unterbricht mich ja der Bundestagspräsident trotz allem Wohlwollen und sagt, muss aber Schluss etc. Und dann ist es schade, wenn ich einen wichtigen Gedanken nicht untergebracht habe. Ich habe ihm ja mal gesagt, ich hätte noch so viel Interessantes zu sagen. Dann sagte der, frech wie er ist, zu mir, dann fangen Sie doch beim nächsten Mal gleich mit dem Interessanten an, ja, was man sich alles so bieten lassen muss. Aber wie dem auch sei. Dabei neigt Gregor Gysi eigentlich gar nicht zur Überlänge in seinen Reden. Auch wenn er nicht dem Martin Luther zugeschriebenen Spruch »Über alles reden, nur nicht über 10 Minuten« anhängt. Dieses kleine Scharmützel zwischen Gysi und Lammert hat im Internet tausende von Klicks. Die mediale Verwertung der politischen Reden hat das Redenschreiben und das Redenhalten sehr verändert. Professor Olaf Kramer? Ich würde sagen, sie ist in einem radikalen Wandlungsprozess. Also man kann vielleicht schon ansetzen bei der massenmedialen Beobachtung von Politik, denn schon das verändert was. Also dieser Moment, wo nationale Politik eben in den Fokus von Radio, Fernsehen und so weiter gerät. Da habe ich in der Rede schon sehr die Tendenz, dass man in einer Rede etwa einzelne Zitate einbaut, einzelne Soundbits, die man dann in die Radionachrichten, Fernsehnachrichten hineinkriegt und die am nächsten Tag in der Zeitung stehen. Das wird zum Ziel der Redenschreiber, schon unter diesen massenmedialen Bedingungen. Und es ist nicht mehr so sehr die ganze lange Rede, die wirkt, sondern es sind diese einzelnen Kernaussagen, die im Erfolgsfall der Rede eben Eingang finden in diese Medienberichterstattung. Und darauf hatte man politische Rede nun schon einige Jahrzehnte ausgerichtet. Und jetzt sehen wir eben mit den Social Media nochmal erhebliche Veränderungen. Das eine ist, es gibt nochmal eine stärkere Tendenz zur Kürze. Diese fetzenartige Twitter-Kommunikation ist eben eine sehr wirksame, dem muss sich der Redner in irgendeiner Form stellen. Dann haben wir jetzt eine Situation, wo Redner ja durchgängig beobachtet werden können. Und auch das verändert sehr viel. Also, und auch das führt dazu, warum Politiker heute so sehr vorsichtig sind. Es kann immer sein, dass jemand sein Smartphone rausholt und eine Rede aufzeichnet und spontane Äußerungen dann da rausgezogen werden und zu einem großen Skandal werden, die vielleicht im Kontext ganz anders gemeint waren. Aber in den Social Media bleibt eben oft dann wieder nur so ein einzelner Ausschnitt da. Der wird geteilt und wird immer populärer und schon gerät man in ein riesiges Problem hinein. Man hat also eigentlich immer einmal die Zuhörer, die vor Ort da sind, und dann hat man so eine universelle Zuhörerschaft, die ganz schwer zu fassen ist. Und das ist eben für einen Redner gar nicht leicht, weil eigentlich versucht man, Rhetorik zuzuschneiden auf ein bestimmtes Publikum. Und das klappt eben unter diesen Bedingungen einer Beobachtung durch Social Media nicht mehr ganz so gut und ganz so leicht, wie das früher einmal der Fall war. Ein prominentes Beispiel eines Ausschnitts aus einer politischen Rede, der einen sogenannten Shitstorm auslöste, ist dieser. Wir leben ja in einer Demokratie. Und das ist eine parlamentarische Demokratie und deshalb ist das Budgetrecht ein Kernrecht des Parlaments. Und insofern werden wir Wege finden, wie die parlamentarische Mitbestimmung so gestaltet wird, dass sie trotzdem auch marktkonform ist. Bundeskanzlerin Angela Merkel machte diese Aussage bei einer Rede 2011. Und seitdem verfolgt sie der Ausschnitt im Internet, tausendfach geklickt bei YouTube. Mit Kommentaren versehen wie Merkel meint, die Demokratie müsse sich dem Markt anpassen. Die Tatsache, dass sich Reden und Redeausschnitte im Internet in Windeseile verbreiten und immer wieder abrufbar sind, hat auch die Arbeit der Redenschreiber verändert. Die Redenschreiberin Caroline Waldeck denkt das schon beim Schreiben mit. Es ist natürlich so, dass man, wenn man Wert darauf legt, dass eine Botschaft eben den Raum verlässt, in dem sie ausgesprochen wird, dass dann eine Rede auch Sätze enthalten muss, die für sich genommen zitierfähig sind, die so prägnant und pointiert sind, dass sie isoliert für sich den Weg ins Internet finden, vielleicht auch dort geteilt, verbreitet werden. Als ich angefangen habe, für Politiker zu arbeiten, das war 2002, da hat es natürlich noch nicht so eine Rolle gespielt. Jetzt ist es wichtiger geworden, dass man natürlich guckt, dass in einer vielleicht 15-20-minütigen Rede eben auch drei Sätze drin sind, die für sich genommen auch zitiert werden können und sozusagen die Botschaft auf den Punkt bringen. Die Gefahr besteht, dass ein falscher Satz, eine ungeschickte Bemerkung ebenso rasende Verbreitung findet wie das gewollt gesetzte Zitat. Die Empörungswellen sind erstens höher und zweitens folgen auch zügiger aufeinander und der öffentliche Diskurs hat sich schon verändert und das spielt natürlich auch fürs Redenschreiben eine Rolle, wenn man die Worte wägt und sich überlegt, was man damit möglicherweise auslöst. Jetzt niemand will einen Shitstorm auslösen, nur weil er unbedacht ein Wort verwendet hat, das vielleicht einfach nur als Begriff bei manchen Gruppen Empörung auslöst. Da sind wir bei der Debatte über Political Correctness, was ja auch, glaube ich, dadurch verstärkt wird, ja, dass die Empörung sich, die früher vielleicht im kleinen Kreis diskutiert wurde, wo man sich in seiner Gruppe aufgeregt hat, dass das jetzt wahnsinnig schnell sofort den Weg über Twitter, Facebook findet und dann eben auch von den etablierten Medien aufgegriffen wird und dass Dinge Wellen schlagen, die vielleicht früher im kleinen Kreis, in einem überschaubaren Umfeld geblieben wären. Trauen sich Politiker nicht mehr, spontan zu reden? Aus Angst, es dann überall wieder und wieder unter die Nase gerieben zu bekommen? Nach dem Motto, das Internet vergisst nichts? Und, das ist die andere Seite der Entwicklung, bekommt die Inszenierung einer Rede und der Event, bei dem sie gehalten wird, durch die Verbreitung im Internet eine Bedeutung, die ihr eigentlich nicht zusteht? Wird die Inszenierung wichtiger als der Inhalt? Jacqueline Schäfer, die Präsidentin des Verbandes Deutscher Redenschreiber. Die Inszenierung der Rede gehört genauso dazu wie die Art des Vortrags, wie die Art zu sprechen, wie die Sprache, ist es metaphorisch, sind Stilmittel genutzt worden, wie ist die Argumentation. Das alles gehört mit rein, aber auch der Umgang mit Publikumsreaktion. Und natürlich haben wir eine starke Verkürzung von Botschaften durch Twitter. Wir haben Facebook, wir haben die Möglichkeit, durch Smartphones selber zum Broadcaster zu werden und jeder Mensch kann mittlerweile seine eigene Sendung im Prinzip weltweit verbreiten und kann sich aufnehmen. Aber es sind auch letztendlich kleine Reden und auch diese kleinen Spots, die gemacht werden, bedürfen eigentlich eines größeren Nachdenkens, als ich manchmal bemerke. Also das heißt, ich muss auch diese Art des Auftritts ernst nehmen und betrachten wie einen großen Redeauftritt. Das kann ich nicht einfach mal so quasi aus dem Fond meines Autos in mein Handy reinquatschen und absenden. Damit kann ich so viel Fehler machen. Man sollte sich vorher schon sehr genau überlegen, was ist die Botschaft? Ob es nun wirklich so ein kleines Video ist oder ob es eine große Rede ist. Ohne Botschaft funktioniert nichts. Also da sind einfach die Kriterien letztendlich gleich. Der linken Politiker Gregor Gysi twittert wie die meisten Politiker Kurzbotschaften und bedient auch Facebook. Die Urtexte dafür schreibt er selbst. Die Antworten auf die Kommentare überlässt er seinen Mitarbeitern. Man muss sich an eine neue Kürze gewöhnen. Die neue Form der Kommunikation verlangt eine andere Kürze. Aber dann muss man beides anbieten. Also ich habe nichts gegen kurze Nachrichten, gegen kurze Botschaften, gegen kurzen Nachrichtenwechsel etc. Aber es muss ja auch noch was Vertieftes geben. Also ich habe es immer so gemacht, dass ich 2-3 Mal im Jahr eine Vorlesung gehalten habe zu einem Thema, um zu wissen, ob ich das noch kann oder ob ich jetzt auch schon auf die 1,5 Minuten Fernsehredezeit im Denken reduziert bin oder ob es noch anders geht. Das halte ich für wichtig. Aber natürlich die Social Medien, die verändern schon vieles. Die Verbreitung von Reden, vor allem auf YouTube, kann auch als Chance gesehen werden. Eine gute Rede wird dort millionenfach geklickt und erreicht ein ganz anderes Publikum. Auch wenn hauptsächlich politisch stark interessierte Menschen sich eine solche Rede in Gänze ansehen werden. Die meisten werden nur die kurzen Ausschnitte sehen. Die Redner und die Redenschreiber müssen heute eben alle Formen der Rezeption gleichzeitig im Kopf haben. Caroline Waldeck. Medial ist es tatsächlich schwerer geworden, weil die Aufmerksamkeitsspanne für längere Argumentationen einfach mit dem Aufkommen der sozialen Medien kürzer geworden ist. Andererseits glaube ich nach wie vor, Politiker haben viele, viele Redeauftritte, die mehrheitlich keine mediale Beachtung finden, einfach auch, weil viele kleinere Sachen dabei sind, die jetzt vielleicht nicht für die politischen Seiten relevant sind oder für einen Aufmacher. Aber dort sitzen dann oft auch 100, 200, 300 Leute und wenn das eine gute, inspirierende Rede ist, dann verändert sich in diesen Köpfen etwas und das wird auch weitergetragen. Und ich glaube, in dieser Weise kann die Rede nach wie vor punkten und überzeugen und eine wichtige Rolle im öffentlichen Diskurs spielen. Durch Deutschland muss ein Ruck gehen. I have a dream. Die Kunst der politischen Rede in Zeiten von Twitter und Co. Von Andrea Handels. Seit Jahren versuche ich, die unterschiedlichen Teile zusammenzuführen. Es sprachen die Autorin und Ulrich Blöcher. I have a dream. Redaktion Jürgen Gressel-Hichert. Produktion Gabi Klusmann. Regie Roman Neumann. I have a dream today. Ich wünsche euch eine glückliche Hand und einen klugen Kopf. Wir müssen es gegen alle Unkenrufe schaffen. Und mit den Worten von Karl Liebknecht sage ich euch, trotz alledem. Yes, we can.